sagt, أردت الشر لا للشر ولكن لتوخيه فمن ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. Also Beit, أردت الشر لا للشر ولكن لتوخيه ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. Ich habe das Böse gelernt, nicht wegen dem Bösen selbst, sondern um mich von ihm zu schützen. Weil derjenige, der das Gute von dem Schlechten nicht unterscheiden kann, er wird in das Schlechte eines Tages geraten. Reinfallen. Barakallahu fikum. Tayyib. Jetzt kommen wir schon mal zu den Worten von Sheikh Hazimi bezüglich der ersten Mes'ala. Er sagt, Madmunu al-Mes'ala til-Ula, also der Inhalt von der ersten Mes'ala. بيان دين المشركين المبني على أربعة أمور. Diese erste Messe oder dieser erste Unterschied, wo sich der Prophet عليه الصلاة والسلام von den Muschrikin seiner Zeit unterschieden hat. Okay? Der Unterschied. Der erste Punkt und einer der wichtigsten Punkte. Und dann sagt Sheikh Hazimi, بيان دين المشركين. Die Erklärung oder klare Darstellung der Religion der Muschrikin, der Götzendiener. Und damit meint er die Araber und die arabischen Muschrikin und die Juden und Christen. Okay? Al-Mabni ala arba'ati umur, die ist aufgebaut auf vier Sachen. Die Religion der Muschrikin war aufgebaut auf vier Sachen. Ja? Dann sagt er, Ya'buduna min dunillahi au Ya'buduna Allah wa yushrikuna ma'ahu gairahu. Die Muschrikin, erster Punkt. Sie beten jemanden anderen außer Allah an. Oder sie beten Allah an und noch jemanden dazu. Ja? Zum Beispiel die, und das gilt für alle Muschrikin, Muschrikin unserer Zeit. Zum Beispiel die Muschrikin, die sich zum Islam bekennen. Sie beten Allah an, das stimmt schon. Aber sie beten auch Tote an. Ihre Ulia. Stimmt's? Die Christen. Beten sie Allah an? Ja, die beten Allah an. Sie rufen, oh, allmächtiger Gott. Sie beten Gott an. Aber sie beten neben Allah noch Jesus und seine Mutter und andere irgendwelche Heiligen. Okay? Die Buddhisten. Sie beten nicht Allah an. Sie beten irgendwelche Götzen an. Die Hinduisten. Sie beten nicht Allah an. Sie beten Ratten und, keine Ahnung, Affen und Kühe und was weiß ich, was es alles gibt. Zweite Sache. Haben wir verstanden aus den Worten von Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Zweite Sache. Yuriduna shafa'atahum. Sie wollen die Fürsprache derer, die sie anbeten. Okay? Die wollen ihre Fürsprache. Zum Beispiel, wieso gibt es bei Christen Heilige? Ja? Guckt mal inshallah ta'ala in Erklärung im Internet. In Wikipedia oder sonst woanders. Was bedeutet heilig sprechen? Jemanden heilig sprechen. Wenn der Papst jemanden heilig spricht. Ja? Letztens hat er auch eine Frau aus Südamerika, eine Indianerin, heilig gesprochen. Weil sie sich viel bemüht hat für, keine Ahnung, irgendwas. Ja? Nicht so wichtig. Heilig sprechen bei den Christen bedeutet, dass du jemanden erklärst für heilig im Sinne, dass du ihn als einen Vermittler zwischen dir und zwischen Gott nehmen darfst. Okay? Der heilige Paulus, der heilige Petrus, der heilige Matthäus, der heilige, was weiß ich was, okay? Heilige Fulan, heilige Fulan, heilige Fulan. Und bei allen Gruppen von Christen, sie haben ihre eigenen Heiligen. Ja? Die Russen haben irgendwelche Sveti, keine Ahnung, irgendwas. Die Serben haben irgendwelche Sveti, Fulani. Die Griechen haben ihre eigenen, jede Kirche hat seine eigenen Heiligen, ja, die mit der Zeit entstanden sind. Das bedeutet, du kannst diesen Heiligen als Vermittler zwischen dir und zwischen Gott nehmen. Ja? Du musst dich nicht direkt an Gott wenden, sondern sollst auch nicht. Ja? Wendest dich zuerst an den und der wendet sich an Gott für dich. Ja? Das ist auch die nur Muschrikin, die sich zum Islam bekennen. Extreme Sufis und extreme Rafida, die Schia. Das ist ihre Religion. Sie wenden sich zuerst an ihre Ustase, mit der Hoffnung, dass sie Ustase, ihre toten Eulia, Schujuch, dass sie sie als Vermittler zu Allah subhanahu wa ta'ala nehmen. Yuridun shafa'atahum. Sie wollen sie als Vermittler. Dritte Sache. Dhannuhum an Allah yuhibbu dhalik. Und sie behaupten, Allah liebt sowas. Allah liebt, dass man jemanden nimmt als Vermittler zwischen sich und zwischen Allah. Er ist dein Vermittler. Ja, du kannst nicht sagen, oh Gott, verzeih mir meine Fehler. Nein, du musst in die Kirche gehen zum Priester und sagst, Vater, ich habe gesündigt. Und er sagt, was du getan, mein Sohn. Und du sagst, ich habe 30 Leute abgeknallt wegen 1 Kilo Heroin. Und er sagt, 30 Mal, Vater unser, möge dir verziehen werden, du bist frei von Sünden und jetzt verzieh dich. Ja. Subhanallah. Ich spreche dich frei von Sünden. Ja, zack, zack, zack, zack. Ja, ja. Mit Kreuzrittern war das auch so, oder? Ja, ja, natürlich. Diese Kreuzzüge waren der größte Betrug, den es gibt. Die haben da die Leute richtig über den Tisch gezogen, wie man sagt. Ja, ja, ja. Dieser, wie hieß er? Wie hieß dieser damalige Papst? Wie war sein Name? Könnt ihr euch erinnern? Das ist nicht gelernt. Lala, Richard war kein Priester, er war ein Kämpfer, ein Krieger. Ja. Der Papst Urban hat ein Foto gemacht, machen lassen, wo angeblich ein Mann, und das ist angeblich Jesus, ja, wird von einem anderen Mann, der wie ein Araber aussieht, getötet mit Schwert, und das ist angeblich Mohammed. Allahu Akbar. Diese Zeichnung, Mohammed tötet Jesus. Ja? Wenn ein Muslim das sagen würde, was würden wir, wenn er sowas zeichnen würde, in einem islamischen Staat, was würde mit ihm passieren? Khabibi, Kopf weg, sofort. Ja? Ja, aber der Islam ist so unbekannt gewesen in Europa, dass sie jeden Blödsinn gekannt haben. Ja? Wäre die richtige Dawa nach Europa gekommen, ja? Wäre es diese Kreuzzüge gar nicht gegeben, die meisten Menschen würden Islam annehmen. Ja. Letztens habe ich euch erzählt über diesen Sheikh Abdurrahim al-Tahan, einer der großen Ulema unserer Zeit, lebt momentan in Katar, ist ursprünglich aus Halebi, aus Syrien. Und er erwähnt also, damals, hat eine Zeit gelebt in Saudi-Arabien, dann musste er also verlassen dieses Land wegen politische Gründe und so weiter und so weiter. Al-Muhim, er sagt, ich habe in Mekka oder in Medina, in Halem, habe ich einen blonden Typen gesehen. Blonde Bart. Blond! Ich bin zu ihm gekommen, Salam Aleikum, Aleikum Salam, wie geht's, was machst du hin und her? Er stellt sich heraus, er ist Franzose. Er sagt, ich habe Islam angenommen und meine ganze Familie. Ihr seid Franzosen, Franzose? Er sagt, 100 Pro. Und wie habt ihr Islam angenommen? Gibt es Muslime in Frankreich? Er sagt, ja, es gibt Muslime in Frankreich. Aber wie habt ihr Islam angenommen? Was war der Grund? Er sagt, wir haben Islam angenommen, weil es bei uns dort, wo wir leben, überhaupt keine Muslime gibt. Wenn es Muslime gäbe, würden wir niemals Islam annehmen. Warum? Weil wir kannten keine Muslime. Es gab niemanden, der den Islam beschmutzt mit seinen Benehmen, mit seinen Taten. Ja? Nehmt es jetzt in Frankreich, guckt, was diese ganzen, wie sagt man das, wer die schlimmsten Verbrecher sind. Marokkaner, Tunesier, Algerier. Ja? Und so einer soll ein Botschafter des Islams sein. Ja? Er sagt, nein, bei uns gab es überhaupt keine Muslime. Wir haben den Islam so gelernt, Bücher, Fernsehen und so haben wir gesehen, haben begonnen uns zu interessieren, informieren in Büchern und sowas, haben alle Islam angenommen, ohne Wenn und Aber. Die haben den Islam kennengelernt. Aber die heutigen Muslime, ja, du triffst ihn einmal, zweimal, sagst du, was ist das für eine Religion? Das unterscheidet sich von unserer Religion überhaupt nicht. Die Jugendlichen nehmen genauso viel Drogen wie wir. Sie trinken wie wir. Die machen Sina wie wir. Sie betrügen, lügen und machen. Ja, es gibt keinen Unterschied. Verstehen Sie das, Barakallahu fikum? Ja, kommen wir wieder zu unserem Thema. Wo waren wir da? Bei diesen Urban, gell? Das ist auch nicht unser Thema, aber ich habe damit begonnen. Dieser Papst, der hat auch ein anderes Bild gemacht. Grab von Jesus und ein muslimischer Soldat, ja, auf einem Pferd, sein Pferd uriniert auf den Grab von Jesus. Und so sind sie gegangen von Kirche zu Kirche und haben den Leuten gezeigt, ja, die Muslime verachten Jesus. Allahu Akbar, Rasulullah, ja, haben diese Lüge verbreitet. Die Leute, man hat den Leuten Paradies versprochen, man hat den Leuten alles versprochen. Ja, und die Leute haben zur Waffe gegriffen, Bauern, ja, ungebildete Leute, Analphabeten, sind in den Krieg gezogen und haben jeden getötet, alles, was sich bewegt. Auch alle Christen haben sie getötet, die religiös waren, in Jerusalem. Und Juden und Muslime, jeden, die waren entschlossen. Ja, sie hat Dunja interessiert. Ja, aber wie auch immer, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Dritte Sache also, At-Tahan. Ja, At-Tahan. Was ist Tahan? Tahine? Tahan. Tahan ist direkt übersetzt Mühle. Was? Mühle, einer der. Was macht ein Mühle? Mehl. Ah ja, Mühle. Tahan. Hä? Was? Stimmt? Dritte Sache haben wir gesagt, die Mushrikin, wannahum an Allah yuhibbu dhalik. Sie glauben, Allah liebt das, dass man jemanden als Vermittler zwischen sich und zwischen Allah nimmt. Die ganzen Sufis heute, ja? Sie glauben, das ist gut. Du gehst zu deinem Ustaz und Ustaz checkt das für dich bei Allah. Ja? Sag, Allah liebt das. Allah liebt das nicht. Es ist Schirk. Allah verachtet das. Ja? Vierte Sache. Dhanuhum enna salihin yuhibbuna dhalik. Und sie behaupten auch, dass diese guten, die guten Menschen, die guten Verstorbenen, dass sie das auch mögen. Das mögen sie nicht. Ja? Jetzt einer, er bringt dir sein ganzes Leben bei Islam. Ja? Er arbeitet, macht Tawhid und dann stirbt er. Und du gehst dann zu seinem Grab und sagst, ah, kannst du bist was so gut und warst Allah sehr nah und warst, kannst du für uns was tun, kannst du für mich was tun. Glaubst du, der Tote liebt das? Ja, er bringt dir Tawhid bei und dann möchte er, dass du dich von Allah abwendest, dass du dich an ihn wendest. Verstehst du das, Barakallahu Fikum? Du siehst, schmeißt dich gleich raus. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Und sie beten außer Allah jemanden an oder das an, was ihnen keinen Schaden zufügen kann und was ihnen auch nicht nützt. وَيَقُولُونَ هَاُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher, ja? Unsere Vermittler zwischen uns und zwischen Allah. أي أنهم يعبدون من دون الله عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقرون بذلك أنها لا تنفع ولا تدر. Sie beten andere außer Allah an, ja? Und sie bezeugen noch dazu, sie können keinen Schaden zufügen und sie können uns auch nicht nützen. Ja? Du kannst nicht zu ihm sagen, komm, tu mich heilen. Ja? Sondern sie gehen über diesen Scheich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die ersten Mushrikin. Das bedeutet, die Mushrikin unserer Zeit sind schlimmer als die ersten Mushrikin damals. Ja? Weil die damals haben gesagt, na, diese Statue kann nichts machen. Ja? Die Statue kann nichts machen. Die Statue von dem toten Fulan. Ja? Kann nichts machen. Allah ist derjenige, der macht, der gibt und der nimmt. Aber durch diese Statue, durch diese guten Toten, ja, unsere Verstorbenen, kommen wir näher an Allah, weil er gut war. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Die Mushrikin in unserer Zeit, die direkt fragen sie den, oh Ustaz, ja? Wir haben früher Vorträge gemacht über Sufis und ihre Akida tul Kufr wa Shirk. Ja? Deswegen ein Muslim muss wirklich diese Akida lernen. Ein Muslim muss die Akida der Sufis gut lernen, dass nicht jemand kommt und sagt, ja, es ist nicht so wie, du kannst mir nicht erzählen, ich kenne euch ganz gut. Ich habe alles über euch gelernt. Ihr seid Mushrikin, Kuffar. Ja. Ihr könnt mir nicht weismachen, dass ihr Tawhid befolgt. Nein, ich habe euch jetzt gelernt. Ich weiß, wer ihr seid. Lali sharri malakini tawhihi. Nicht wegen dem Sufismus selber, dass du einer wirst, sondern damit du dich vor ihm schützen kannst. Dass dir nicht jemand, weil Schirk, das ist, der Shaitan wird dir nicht kommen und sagen, komm, mach Schirk. Du sagst, nein, das wirst du nicht machen. Ja? Aber er wird von dir verlangen, dass du zum Beispiel auf dem Grab von deinem Vater, zum Beispiel dein Vater stirbt, dass du auf deinem Grab irgendwas baust. Okay? Nicht ganz, nicht groß, sondern so kleine Steine halt. Es steht Name, Ruhe in Frieden, Al-Fatiha und so. Ja. Nächste Generation, Shaitan hat nichts zu verlieren, er denkt voraus. Ja. Nächste Generation, die kommen, wenn du stirbst, sie machen einen großen Stein. Ja. Und dann einen großen Stein. Und immer so, und immer so. Allah muss dann. Und irgendwann einmal kommt jemand auf die Idee, dass er irgendwas Großes da baut. Hodja ist gestorben. Ja. Der Hauptmann, der, weißt du, Hodja ist gestorben, die bauen eine große. Neue Generationen kommen immer mehr. Was machen sie? Ja, sie treffen sich dort, kommen dort, machen dann, beginnen sie mit Sachen, die Allah nicht vorgeschrieben hat. Wie schlachten, dort beten, ja, Tawaf dort machen. Das machen sie, heute machen sie das. Heute wird das in sogenannten, in muslimischen Ländern, kann man ruhig sagen, machen diese Muschikin diese ganzen Sachen. Sie beten Gräber an, sie schlachten an den Gräbern, sie machen Tawaf um Gräber, sie machen Dua, sie machen Sachen. Ja. Ich war einmal in so einer Moschee, in Moschee, Tempel kann man es auch nennen, in Jordanien. Ja. Im Grab selber drinnen, Kabur von Jafar ibn Abi Talib, ja, und Abdullah ibn Rawaha und, wer war der dritte? Führer von Mu'ta? Zaid ibn al-Haritha. Subhanallah. Nein, Jafar und Zayd waren in einer Moschee und Abdullah ibn Rawaha war draußen in einer anderen Moschee, die war zugesperrt. Denen schenkten sich nicht besonders viel Achtung, die ist nicht so wichtig bei den Schia. Ja, aber die zwei in der Moschee drinnen, zwei riesige Gräber, wie halbes Zimmer, Bruder. Alles aus Gold und was weiß ich was. Und dort sitzen Frauen und wackeln so dort und ich schaue mir das an. Allahu Akbar. Dann habe ich sofort geschnitten mit diesen Reiseführern. Ich habe gesagt, was machen wir hier? Und er sagt, na, wir beten nur zwei Recken gehen. Allah, ich bin nicht bitte, das ist Schirk hier. Ich kann nicht so gut Arabisch. Wer sagt das? Und dann hat er mit mir geschnitten und ich habe mit ihm geschnitten. Ich habe irgendwas geredet. Egal. Hauptsache, ich rede. Ja, ich habe geschrien, geredet und so, mir war das wurscht. Ein anderer Bruder hat gesagt, komm, trennen wir uns von diesen Vollidioten, die erkennen sich null aus. Das waren viele Studenten, weißt du, aber ich war schon damals, subhanallah. Aber das war so offensichtlich, nur ein Vollidiot. Gleich ums Eck, im gleichen Gebäude, da ist Moschee, da sind diese, gleich ums Eck, du gehst rein, ein Geschäft, sie verkaufen Souvenirs. Diese Souvenire, wie nennt man das? Souvenir, gell? Sie verkaufen diese Steine, solche Steine, auf die man betet, auf die man selbst macht. Gebaut von Erde von Kerbela aus Irak. Schier aber anders. Du konntest kaufen einen großen Poster von Ali ibn Abi Talib. Im Profil sieht so. Komm rein. Wallahi, wie eine Kirche. Lauter Fotos, irgendwelche Fotos überall. Diese Ikonen, die man. Was verkauft die da? Und das ist die so eine. Ohne Nur, subhanallah. Im Gesicht, ja Rabbi, als wäre er aus seinem Grab aufgestanden. Richtiger Vampir. Sitzt dort. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wo sind wir stehen geblieben? Sual, eine Frage, sagt Sheikh Al-Hazim. Limada ya'buduna hadhihi al-asnam? Wieso beten Muschikin diese Statuen an? Oder diese Gräber? Oder diese Götzen? Ja? Diese falschen Gottheiten? Wieso beten Muschikin diese Götzen an? Yakulun ha'ulai shufa'auna inda Allah. Sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Hada huwa dinul mushrikin. Hadihi hiya shubhatuhum kadiman wa hadithan. Das ist die Religion aller Mushrikin. Das ist die Shubha der ersten Mushrikin damals und der Mushrikin unserer Zeit. Wieso übertreiben die Sufis und die Schia bei ihren Toten? Und geben ihnen einen Platz, den sie nicht verdienen. Er ist ein toter Mensch. Er kann nichts mehr machen. Würmer haben sein Fleisch und seine Knochen zerfressen. Was will er machen? Ja, aber er steht Allah nah. Er ist etwas Besonderes. Er ist im Paradies. Er ist, und dann erfinden sie Geschichten. Ja? Die halten sich zuerst, die Mushrikin halten sich zuerst an eine Sache. Er ist Waliullah, Allahs geliebter Freund. Zuerst. Ja? Die Leute werden automatisch, die Klugen, die Muride, diese Schwachköpfe, sie werden sagen, okay, Amin. Sie werden nichts fragen, nicht fragen, warum? Aber kluge Leute werden fragen, was ist dein Beweis? Was ist jetzt? Okay, ist ein Wali und was jetzt? Dann kommen sie mit gefälschten Hadithen, ja? Gefälschte Hadithe, gefälschte Aussagen, gefälschte Sachen. Und dann glauben Leute so ein Blödsinn. Ja? Letztens zur Hutba, vorige Hutba, haben wir erwähnt, über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Umar, radiallahu anhu, als er einen Emir eine Armee, eine Kampfeinheit, Saria ibn Zanim, radiallahu anhu. Saria ibn Zanim. Er hat ihn geschickt, gegen die Perser zu kämpfen. Er war der Anführer der Kampftruppe. Ja? Und Umar, radiallahu anhu, wusste nicht, was mit ihnen ist. Ja? Aber weil Umar, radiallahu anhu, ein Waliullah war, ein besonderer Mu'min bei Allah, wegen seiner großen Sorge für diese Umma, als er Hutba gemacht hat, plötzlich sagt er, Ya Saria al-Jabal, Ya Saria al-Jabal, man istara dhi'b al-Ghanem faqad zalim, O Saria, das Berg hinter dir, weil derjenige, der dem Wolf seine Schafe anvertraut, hat große Ungerechtigkeit gemacht. Die Leute gucken und sagen, das passt überhaupt nicht zum Thema, worüber redet er? Einfach so sagt Omer das. Ja, Saria Jebel. Die kommen zu allen und sagen, was ist mit Omer? Wieso redet er, wieso sagt er Ja, Saria Jebel? Wieso ruft er so laut und schreit so laut? Ja, Saria, oh Saria, das Berg hinter dir. Oder der Berg. Der Berg. Hey, das können die studiert haben. Nein, ich mach Spaß. Omer sagt, Wallahi, ich weiß nicht. Es hat mich einfach, wie heißt das? Überwältigt. Ich hab einfach so gesagt. Ja? Diese Überlieferung ist sahih. Was haben die Sufis gemacht? Haben sofort für den sagen, Omer konnte die Armee dort sehen in Persien, als sie gegen die Kuffar gekämpft haben. Er konnte sie sehen und er könnte sie hören, wie jetzt auf einem Display, was der sieht, wie sich die Armee bewegt, was der GPS, alles. Ja? Und dann Adlan. Wolf, Adlan Wolf, zieht euch zurück. Er konnte sehen, er konnte. Ja? Und das Gleiche schreiben sie jetzt wem zu? Ihren Schuyuch. Ist das nicht so? Ja? Viele Sufis hier in Wien, die glauben, ihr Scheich in Türkei kann sie sehen und tragen Foto im Dings, in Geldbörsen. Ist das nicht so? Ja, wallah, es ist so, ich habe viele getroffen, solche. Manche pakistanische Sufis haben in der Moschee Foto vom Scheich mit Bart und so, mit Turban. Ja? Wie in einer Kirche oder in so einem Kung-Fu-Club. Weißt du? Meister steht oben, weißt du, und beobachtet alles. Ja? Und bevor Training beginnt, alle müssen sich vor dem Meister vorbeugen. Und dann beginnt das Training. Richtige Moschee. Stimmt's? A'udhu billah. Naam. Ayo, auf jeden Fall, Scheich sagt, Hada, das ist die Religion der Mushrikin, das ist ihre Shubha, damals und jetzt. Yakuluna nahnu muznibun, wal muznib ba'id anillahi azza wa jal. Wir sind Sünder. Und ein Sünder ist weit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ha'ulai salihun lahum jahun wa wilaya inda Allah, fahina idhin yatlubuna minhum an yatawassatu fi daf'i durri wa jalbi nafa. Ja? Diese Mushrikin, sie sagen, wir sind Sünder. Und ein Sünder ist weit von Allah entfernt. Aber diese guten Muslime, die verstorben sind, sie sind nahestehend an Allah. Sie stehen Allah nahe. Allah liebt sie. Sie haben bei Allah subhanahu wa ta'ala etwas gut. Ja? Deswegen, wir tun uns durch die, nehmen wir sie als Vermittler bei Allah. Ja? Du hast jetzt zum Beispiel irgendeinen Chef. Da gibt es einen Bruder, der kennt einen Chef. Ja? Du kannst ja nicht gleich zum Chef gehen und sagen, hey, stell mich ein. Er sagt, ja, wer bist du? Verzieh dich. Ja? Sondern du gehst zu diesem Bruder und sagst, hey, dieser Chef, du kennst ihn ja. Kannst du gehen für ihn, lässt der etwas für mich checken? Er sagt, na, kein Problem, ich mach das. Er geht zu ihm, sagt, ja, ich habe einen Freund, er sucht Arbeit, kann er bei dir beginnen? Kein Problem, wenn du das sagst, der beginnt bei mir. Und du hast einen Job. Wärst du alleine direkt zu ihm gegangen? Nix. Genau so, das ist die Schubha der Mushrikin. Du musst zu deinem Ustaz, zu deinem Wali, zu deinem Chef. Und der wird dich an Allah bringen. Ja? Die erste Frage, welche Tariqat bist du? Welche Weg, welche Wird, welche Mezheb? Wer? Wen befolgst du? Ja? Welche Tariqat bist du? Abdul Qadir, Abdul Baki, Abdul Fulan, bist du diese, bist du Refa'iyya, bist du diese, bist du... Ja? Welche Wird befolgst du? wird von diesen Ustas, wird von diesen Ustas. Was befolgst du? Ja? Anstatt dass du sagst, ich bin Muwahid. Ja? Ich bete Allah einzig und alleine an. Mit was? Mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie betest du Allah an? So wie der Prophet mir das beigebracht hat. Ja, aber was ist mit Ustase? Du brauchst Ustase, sonst sie. Du brauchst einen Psychiater und jemanden, der dir die Religion beibringt, weil du hast keine. Islam ist nicht eine Religion. La haula wa la quwwata illa billah. Na. Dann, also nehmen sie diese Toten als ihre Vermittler, damit Allah von ihnen etwas Schlechtes entfernt oder ihnen einen Nützen bringt. وَيُسَمُّونَهُ شَفَاعَ. Sie nennen das Shafa'a, Fürsprache. Ja? Oder Tawassul. Tawassul, was ist Tawassul? Ach, also Tawassul bedeutet was? Wasila. Vermittlung. Ja? Aywa. وَلَا يُسَمُّونَهُ شِرْك. Sie sagen nicht, das ist Schirk. Wenn er sagen würde, das ist Schirk, dann würde er sagen, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشِّرْكِ. Ich mache Tauba. Aber nein, denn Schirk nennen sie Shafa'a und sie nennen es Tawassul. Sie nennen es als Vermittlung oder sie nennen es als, ja, was ist Wasila? Wasila, was kann Wasila sein? Vermittlung zwischen dir und zwischen Allah. Dass du sagst, oh Allah, ich bitte dich bei. Bei was darfst du Allah bitten? Bei deinen guten Taten. Bei Allahs Namen und Eigenschaften. Du sagst, oh Allah, ich bitte dich, ja, mit deiner Gnade, bei deiner Gnade, weil du so gnädig bist. Ich bitte dich bei deiner Gnade, verzeih mir. Ja. Oder ich bitte dich bei deiner Eigenschaft, bi'annaka anta al-ghafur oder al-ghaffar. Ja? Ich bitte dich bei deiner Eigenschaft, dass du derjenige bist, der alles verzeiht. Verzeih mir. Oder ich bitte dich bei deiner Eigenschaft, dass du der Razik bist, der Versorger, dass du mich versorgst und mich von den Menschen unabhängig machst. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Das ist, du bietest Allah mit etwas. Ja? Oder mit deinen Taten. Du sagst, oh Allah, wenn ich jeden Tag für dich fünfmal am Tag bete, wenn ich das für dich mache, dann bitte ich dich so und so. Wenn ich für dich diesen Monat gefastet habe, dann bitte ich dich so und so. Wenn ich das und das gemacht habe für dich, ja Allah, dann verhelfe mir bei oder entferne dieses Problem von mir. Okay? Aber du kannst nicht sagen, oh Allah, ich bitte dich bei deinen Toten, bei diesem Toten Fulan, der jetzt hier im Grab liegt, ich bitte dich, was ist er, wer ist er? Ja? Nur weil du glaubst, dass der etwas ist und du hast ihm einen Platz gegeben, der ihm nicht gehört, und weil du mit ihm kommunizierst, ja? Nur deswegen machst du das. Ja? Du hast diesen Toten was gegeben? Einen Platz, der ihm nicht gehört. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Die Religion ist einzig und alleine zu Allah, das Rufen und das Anbieten. Und nicht durch irgendwelche, weil das ist Din und Mushrikin aus der Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Die haben durch ihre Toten zu Allah kommen wollen. La haula wa la quwwata illa billah. Na. طيب. Dann sagt Sheikh, لأنهم لو أقروا بذلك لعلموا أنها أنهم ليسوا على الجادة الحق. Wenn sie zugeben würden, dass sie sagen, ja, das ist Schirk, dass man sich an die Toten wendet, damit die Toten sich bei Allah wenden für dich, oder für Sprache machen, wenn sie sagen, das ist Schirk, dann würden sie damit bezeugen, dass ihr Weg der Weg des Batels ist und dass sie auf dem falschen Weg sind. Und dann würden sie Tauba machen, inshallah. Aber das geben sie nicht zu. Sie sagen, nein, ja, das ist der gerade Weg, wir sind schmutzig, damit wir direkt mit Allah sprechen, sondern durch unsere Ustase und unsere Schluch und unsere Aulia wollen wir zu Allah. Durch unsere Statuen, unsere Gräber, unsere, was weiß ich was, manche wollen durch Engel, manche wollen durch Djinn und so weiter und so weiter. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Ahli Sunna la yanzuruna ila al-ism wa innama yanzuruna ila al-musamma. Aber Ahli Sunna al-Jama'a guckt nicht in die Namen, die Leute gucken, das nennt man so, sondern die gucken auf was? Auf die Tatsächlichkeit einer Sache. Ja? Auf die Eigenschaft einer Sache. Jetzt kommt jemand, bringt dir eine Flasche Wodka und sagt, da trinken wir ein bisschen Softdrink oder das ist Sprite oder was weiß ich was, Cola. Ja? Du sagst, du kannst es nennen, wie du willst. Mich interessiert nicht der Name des Getränkes, sondern mich interessiert was? Ja? Die Eigenschaft des Getränkes. Ja? Nenn es, wie du willst. Ja? Nenn es Limonade, nenn es. Ja? Aber, nenn es, wie du willst. Aber die Eigenschaft, das ist das, was zählt. Du kannst diesen Schirk, nenn diesen Schirk Tauhid, wie die zum Beispiel extremen Sufis. Was bedeutet bei ihnen Tauhid? Tauhid bedeutet bei ihnen Allah Wahid. Ja? Was bedeutet Allah Wahid oder Allah Ahad? Was bedeutet das bei den Sufis? Wihdat al-Wujud. Das bedeutet, es gibt nichts außer Allah. Ja? Es gibt nichts außer Allah. Alles ist Allah. Auch du bist ein Teil Gottes. Alles ist Gott. Es gibt nichts außer Allah. Und das ist diese Geheimnis der Sufis. Ja? Wenn du so weit bist in einem Tarikat, in einer Gruppe, in einer Sekte, dann erzählen sie dir das Geheimnis. Ja. Wenn du so weit bist mit Allah, Allah, stundenlang, das ist nicht 2-3 Minuten, sondern du musst Tage verbringen beim Wackeln und irgendwo eingesperrt im Keller, ja, wie Menschen. Ja. Dieses Menschentum bei den Sufis, das haben sie von den Christen, das gibt es im Islam nicht. Ja. Was hat der Islam zerstört? Als sich solche Ubad, die Ibadah machen, ja, solche bescheidenen Leute, Sufis, ja, haben sich eingesperrt in Zimmern, ja, und haben immer Zikr gemacht. Haben sich versteckt. Da hat der Feind des Islams den Islam zerstört. Das haben die Sahaba niemals gemacht. Sondern sie haben in einer Hand Koran gehalten und die anderen ein Schwert und dann haben sie Zikr gemacht. Ja, aber nicht. Sie haben sich versteckt irgendwo in einem Zimmer und haben Zikr gemacht und gewackelt. Und dann ist der Feind gekommen und hat sie alle geschlachtet. Ja. Ist auch gut so, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ehrlich gesagt, das ist, Islam ist wie diese, wisst ihr, was Erz ist? Erz. Was ist Erz? Das ist Gestein, Kohle. Gestein, Kohle, aus dem man einen bestimmten Metall gewinnt, Edelmetall. Okay? Islam ist wie dieses Gold-Erz. Okay? Du musst es brennen und schlichten und damit pure Gold rauskommt und dass dieser ganze Schmutz verschwindet. Ja? Und dieser Schmutz, wir werden ihn für Schmutz erklären. Egal, ob es den Leuten gefällt oder nicht gefällt. Ja? Das, was Schirk ist, werden wir Schirk nennen. Und der es macht, wir werden ihn Muschrik nennen. Ja? Weil wir wollen mit diesem Schmutz nichts zu tun haben. Ja? Weil wenn du mit Schmutz zusammen bist, ja, wird niemals dieser Glanz rauskommen. Der Schmutz überdeckt ihn. Und das ist das Problem der islamischen Umma. Ja, der Glanz der islamischen Umma hat dieser Schmutz des Schirks beschmutzt und bedeckt. Deswegen mussten die Muslime den Schirk für Schirk erklären und die Muschrikin für Muschrikin. Und sagen, lekum dinukum walana dinana. Euch eure Religion, das ist der Schirk. Nennt es wie ihr wollt. Sufismus, Vandalismus, Liberalismus, Demokratie. Nennt es Nationalismus, nennt es wie ihr wollt. Ja? Nennt es wie ihr wollt, nennt es Mezheb Fulani, Wezheb Fulani, Tariqa Fulani. Ja? Wir nennen es Schirk. Und das ist Islam. Islam, Dinullah, ja? Al-Khalis, la hawla wa la quwwata illa billah. Dann erwähnt er hier und sagt, waqala ta'ala, Allah sagt, والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. Und diejenigen, die außer Allah falsche Gottheiten genommen haben, اولياء, was sagen sie? Sie sagen ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. Wir beten sie nicht an, außer dass sie uns Allah näher bringen. Ja? Du brauchst einen Scheich, um an Allah zu kommen. Ohne Scheich geht nicht. Ja? Scheich ist nur da, dir zu erklären, was du lernen musst. Ja? Was du lernen musst. Diese Sura, Koran, wie lernt man Buchstaben, arabische Buchstaben, Tajwid. Was bedeutet dieses Wort? Wie liest man es richtig? Das ist Hadith. Was bedeutet das? Dieser Hadith ist sahih, dieser Hadith ist daif. Er bringt dir die Aqidah bei. Ja? Aber nicht, dass du durch ihn zu Allah kommst. Ja? Jeder für sich selber vor Allah, der Barak wa ta'ala. Mit seinen Taten. Ja? Wenn du glaubst, du kannst durch ihn zu Allah kommen, du hast verloren. Verstehst du mich, Barak wa ta'ala? Jeder alleine im Grab und jeder alleine vor Allah. Das Einzige, was dir hilft, sind deine Taten. Ja? Aber diese Leute, die glauben, sie können, Subhanallah, Subhanallah. Viele glauben ihre Schuhe, wenn sie Yawm al-Qiyamah unter ihren Dienst nehmen. Umhang. Ja? Und die werden, er wird ihnen mit verhelfen, dass er in Paradies reinkommt. Ja. Schmuggelware. Schmuggel, ja. Auzubillah. Ja. Sagt Sheikh, أهم وصف أهل الجاهلية أنهم جعلوا أولياء شركاء مع الله عز وجل وهذه أهم مسألة ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالفهم وناقدهم وجاء بالإخلاص. Dies ist die wichtigste Eigenschaft der Leute der Jahiliya, ja? Was, dass sie ihre Awliya, ihre toten, guten Muslime, die vorher gestorben sind, sie haben sie Partner zu Allah gemacht. Ma Allah, sie haben sich zu Partnern von Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Und das ist die wichtigste Sache, bei der sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von den Mushrikinen unterschieden hat. وَنَاقَدَهُمْ ja? Und hat das für ungültig erklärt, was sie machen. وَجَاءَ بِالْإِخْلَاصِ Und womit ist er gekommen? Womit hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihren Schirk bekämpft? Mit Ikhlas. Reines Anbeten von Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ Gebührt Allah nicht die reine Religion, das reine Ausführen der gottesdienstlichen Taten. أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ Gebührt nicht Allah. Reine Religion, reine Dien, reine Tawhid, reine Dua. Ja? Dass du nur ihn einzig und alleine anbetest. Direkt. Ja? Und dass du keine Vermittler nimmst. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah, قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِسَ لَهُ الدِّينِ Sag ihnen, sag, Allah bete ich einzig und allein. Ja? Und die Religion tue ich nur ihm einzig und allein. Was? Es? Widmen. Barakallahu fikum. Das ist unser Wort. Ja. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ Und ihnen wurde nichts vorgeschrieben, ihnen wurde nichts befohlen, außer, dass sie Allah einzig und alleine anbeten. Ja? Und dass sie ihm, die reine Religion, nur ihm widmen. Ja? In dieser Sura erklärt Allah die Juden und Christen und Muschrikin zu Kuffar. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Die Leute der Schrift und die Muschrikin, die Ungläubigen, die Leute der Schrift und der Muschrikin sind im Jahannam-Feuer. وَمَعُمْ إِلُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Das, was sie machen, das wurde ihnen nicht befohlen. Ihnen wurde was anderes befohlen, dass sie nur Allah einzig und allein anbeten. Kein heiliger Fulani oder heiliger Fulani oder seliger Fulani oder was weiß ich, was es alles gibt. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Sufis haben die Religion von Christen genommen. Es gibt keinen Unterschied, die sind gleich. Ja? Diese Muschikin von den Sufis, ja? Das sind gleiche Religion wie Christen. Sufis in Somalien, Sufis in Syrien, Sufis in Türkei, Sufis in Bosnien, Tschetschenien, Pakistan, Indien, in afrikanischen Ländern. Die machen die schlimmsten Sachen, die es gibt, wo ihr sind. Schlimmste Sachen, die sind keine Muslime. Ich habe hier letztens erzählt, irgendwelche Muslime in Afrika, irgendein Fluss, manchmal gibt es Perioden in Afrika, wenn es Regen gibt, dieser Fluss wird ganz groß und macht dann dort Überschwemmungen und sowas. Aber dieser Fluss ist wichtig für sie. Was nehmen sie? Ja, diese Sufis, du siehst sie äußerlich, hat Bart, hat so weiße Kappe, Hadji, so hat Gelabi und so. Die kommen und schlachten Hühner und so werden der Hund zappelt, sie werfen es ins Fluss, damit sie Dämonen des Flusses beruhigen. Ja, die Djinn im Fluss, damit sie beruhigen, damit der Fluss nicht überschwemmt. Du schlachtest einen Hund und wirfst es in Wasser, damit Wasser nicht überschwemmt. Damit der Fluss nicht überschwemmt. Was ist da? Was ist los? Wie kannst du das machen? Wer entscheidet, ob Fluss überschwemmt oder nicht überschwemmt? Der Fluss selber, okay? Fluss, das Hühnchen, vielleicht irgendein Dämon. Wer entscheidet das? Einzig und alleine. Wieso wendest du dich nicht an Allah subhanahu wa ta'ala? Wo ist Koran? Wo ist die Sunna des Propheten Salome? Nehmen wir an, wir leben jetzt bei irgendeinem Fluss. Und immer im Frühling oder im Herbst, keine Ahnung, Fluss kommt raus und überschwemmt, alles ist kaputt. Ein Moment, was würden wir machen? Bevor so eine Katastrophe passiert, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns vorher vor dieser Sache bewahrt. Das ist eine üble Sache, okay? Menschen sterben, Tiere sterben, die ganzen, wie sagt man das, Plantagen und so weiter, werden vernichtet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns vorher vor dieser Sache bewahrt. Wir nehmen all das, was in unserer Macht steht, um uns vor dieser Sache zu schützen. Wir bauen Mauern und so weiter, was halt dazu gehört. Okay, irgendwelche Kanäle und so, damit das Wasser, wie sagt man das, geleitet wird und so weiter und so weiter. Okay? Und dann verlassen wir uns auf Allah subhanahu wa ta'ala. Halas. Warum? Weil Allah der Einzige ist, der mit dieser Sache, was? Einfluss darauf, der mit dieser Sache lenkt. Nichts passiert außer mit Allahs Willen. Du kannst nicht zu einem toten Scheich gehen oder zu irgendeinem Dämon oder zu irgendeinem Djinn oder was weiß ich, zu irgendeinem. Das ist Beweis, dass die Leute Allah nicht kennen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Manche, die Atheisten, was würden sie machen? Sie würden nur diese Mauern bauen. Mauern und die glauben ja nicht an Gott. Okay? Was gibt's noch? Juhar, die aber Muslime sind. Juhar, die aber Muslime sind, was würden sie machen? Sie würden nur Dua machen. Aber würden zu Hause bleiben, würden sich nicht bewegen. Aber Ahl Sunnah wal Jamaah, sie machen Dua, nehmen die Schaufel in die Hand, machen was sie können, den Rest überlassen sie Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn aber die Überflutung kommt und alles wird kaputt, sie sagen Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was soll's? Es ist so, Alhamdulillah, was bist du? Alhamdulillah, ist gut so. Die Ertrunkenen sind eh Shuhada. Die Ertrunkenen sind eh Shuhada. Die Ertrunkenen sind Shuhada. Einmal habe ich das einem gesagt. Ja, Rabbi ist fast verrückt geworden. Dinge der Hajis haben es nicht geschafft, im Hajj sind gestorben. Okay? Sind gestorben, wurden, wahrscheinlich haben sie keine Luft gekriegt oder was weiß ich was. Sind gestorben. Das Problem ist bei der islamischen Umma, die meisten Hajis sind alt, alte Leute. Allahu Akbar. Die meisten Hajis sind alt. Warum? Sie sagen, inshallah, wenn ich in Pension gehe, jetzt habe ich kein Geld, ich brauche für dies. Du brauchst Geld für das? Wo ist Hajj, Allah Hadik? Das ist wichtiger als alles andere. Ja? Du brauchst Geld für Haus, brauchst Geld für dies, brauchst Geld für Auto, brauchst. Geh Hajj. Und dann, wenn du zurückkommst, Allah wird dir geben, inshallah, ta'ala. Was ist mit dir? Nein, er wartet, bis er 60 ist. Ja? Und dann geht er mit 60, er kann sich kaum bewegen, die ganzen Studenten müssen auf ihn aufpassen, er verliert sich irgendwo in der Menge. 2 Tage findet man ihn nicht, ist irgendwo bei den pakistanischen Hajjis gelandet. Das gibt's auch. Ja. Ja. Wallahi, ihr geht dort herum, ist der wie ein Schaf, geht sie null aus. Und ihr gerne habt Mittler mit ihr, Allah Hajji, komm, bringt ihn ins Zelt, was der, er sitzt, isst bengalisches Essen 2 Tage, was der, nur scharfes Zeug. Irgendwann einmal findet man ihn und er sagt, ich war bei irgendwelchen Außerirdischen, was der. Subhanallah. Ja? Hajj macht man, wenn man jung ist. Ja? Wenn man jung ist. Nicht, wenn man ein alter Knacker ist, subhanallah. Wenn man jung ist, machst du Hajj. Das hast du abgehackt und dann gehst du weiter. Weiter, steigerst dich weiter, Allahu Akbar. Ja? Wieso hat der Professor den Muslimen, als sie Tawaf gemacht haben um Kaaba, wieso hat er ihnen befohlen, dass sie die rechte Schulter aufdecken? Weil die Leute aus Mekka haben gesagt, schau, Mohammed und seine Freunde kommen jetzt aus Medina. Medina hat sich fertig gemacht, weil Klima in Medina ist nicht wie in Mekka. In Mekka ist immer heiß, auch im Winter ist heiß. Ja? Aber in Medina ist Winter, ist komisch. Ja? Es ist kalt, aber das Problem, diese Kälte dringt in dich ein, in deine Knochen, wallahi. Das ist schon interessant. Ja? Die Nächte sind wirklich kalt in Medina, im Winter. Ja? Das Klima ist nicht wie in Mekka. Die Muhajirun, die Mekka verlassen haben, müssten sich jetzt an neues Klima gewöhnen. Und die sagen, das Fieber von Medina, die haben nicht Medina genannt, sondern Yathrib. Der Fieber von Yathrib hat sie fertig gemacht. Sie werden jetzt noch 500 Kilometer Fußmarsch von Medina nach Mekka, wenn sie in Mekka kommen, die werden kaputt sein. Und da haben sie sich auch lustig gemacht und sowas. Der Prophet befiehlt ihnen, wenn wir Tawaf machen um Kaaba, auf dieser Seite, dort werden die Muschikien sitzen und die werden, was die versuchen, über uns zu reden. Schau, wie schwach und dünn und wie sie sind. Deckt eure rechten Schulter auf, und damit sie eure Muskeln sehen können. Und geht so, schneller Schritt, wie Soldaten. Ja? Nicht, dass wir so... Zeigt Stärke, dass die Kuffar sehen und sagen, oh, das ist eine gefährliche Truppe. Ja. Deswegen ist vorgeschrieben, ja, dass man die Schulter aufdeckt. Und du, ein alter Mann, ein Sohn hier, die tragen dich der Waff. Ja, Rabbi, wieso hast du nicht deine Kraft genützt, als du noch jung warst? Allahu Akbar. Ja. 20, 30, 40, 50 ist man noch stark. 60 gibt es auch starke Männer, Alhamdulillah. Ja. Mit der Voraussetzung, dass er in Islam gelebt hat. Ja? Ja. Verstehst du mich? Der, der in Islam gelebt hat, der inshallah ta'ala wird lange stark sein, inshallah ta'ala. Aber die meisten Muslime jetzt in Europa, leben sie nach Quran und Sunna, sie leben inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib. Ayo, die Mushrikin. Arafu ma'na tawhid alladhi jahalahu ba'du muntasibina ila al-Islam al-yawm. Ja? Die Mushrikin damals haben gewusst, was Tawhid bedeutet. Sie haben gewusst, was Tawhid bedeutet. Sie haben gewusst, was viele heute Menschen, die sich zum Islam bekennen, was sie nicht wissen. Viele sogenannte Muslime in unserer Zeit, sie wissen nicht, was Tawhid ist. Die Mushrikin damals in Mekka wussten, was Tawhid bedeutet. Deswegen haben sie gesagt, قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. Sie sagten, verlangst du denn von uns, dass wir nur Allah als und alleine anbeten? Ja? Die Mushrikin sagten zum Propheten, أجئتنا, bist du denn gekommen, لنعبد الله وحده, dass wir nur Allah anbeten? Willst du denn das? Ja? Subhanallah. Bei uns, diese Ahlul Bida, die haben auch ihre islamische Institute und islamische Schulen. Ja? Weißt du, was sie sagen in den Schulen? Sie sagen, hey, diese Wahhabis, du musst nicht mit denen diskutieren. Ja? Weil sie kennen nur, Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt, sie können nur Koran und Sünde. Ja? Gibt es doch irgendwas anderes? Ja? Sagt Platon und Aristoteles und was weiß ich was, Trotilis. Ja? Sagt Marx, sagt Lenin. Allah muss dann. Ein Bruder, Wallahi, er war in diesem Institut. Er sagt, der Professor sagt, diskutiert nicht mit diesen Bart und so. Die sagen nur Koran und Sunna. Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt, die kennen nichts anderes. Und er sagt, ich denke mir, subhanallah, was ist daran falsch? Ich habe es nicht begriffen. Bis ich nicht am Ende begriffen habe, dass die Dalin sind. Subhanallah. Alhamdulillah, genau so diese Mushrikin. Sie sagen zum Propheten, du willst, dass wir nur Allah anbeten? Was machen wir mit den anderen Göttern? Diese falschen Gottheiten? Was machen wir mit denen? Ja? Wenn du jetzt zu einem extremen Sufi gehst und sagst, verlass diese Grabstätten. Was machst du bei dem Grab? Warum redest du mit den Toten? Warum rufst du die Toten? Warum? Ja? Jetzt sag, was willst du? Willst du, dass wir das aufhören? Willst du, dass wir das aufgeben? Das haben unsere Väter gemacht. Sollen wir unsere Väter verlassen? Ja? Unsere Vorväter, sollen wir unsere Vorfahren verlassen? Allahu Akbar. Das mit dem Vater, mein Vater war, mein Großvater. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Zeichen des Jahls und auch ein Zeichen der Schwäche. Warum? Weil was sagt Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu? Leis el Feta, men qale kane ebi, in el Feta, men yakulu, ha anada. Ja? Feta bedeutet, also in diesem Sinne, Feta bedeutet ein richtiger junger Mann. Feta bedeutet ein Jugendlicher oder junger Mann, ein junger Erwachsener. Ja? Aber in diesem Sinne bedeutet das ein richtig cooler Typ. Ja? Sagt Ali ibn Abi Talib. Ein richtig cooler Typ ist nicht derjenige, der sagt, mein Vater war oder mein Vater hat dies und das getan. Sondern ein richtig cooler Typ ist, der sagt, da bin ich. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Da, ich bin hier. Ich habe das gemacht. Ich bin. Ich befolge Koran, ich befolge Sunna. Das ist ein richtig cooler Typ. Und nicht, mein Großvater war Haji, meine Oma hat mir gemacht, hat mein, weißt du, Vater ist Hodja, ich war... Nein. Vergiss deine Vorväter. Ja? Die sind gestorben mit dem, was sie gemacht haben. Ja? Auch wenn sie Fehler gemacht haben, Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig und verzeiht viel. Ja? Dass du jetzt über sie urteilst, ja? Dass du sie lobst oder dass du sie tadelst, ja? Das nützt bei Allah alles nicht. Allah ist der Richter, der alleine richtet mit seinem Gericht, der Baraka wa Ta'ala, das in keinem Sinne ungerecht ist. Ja? Deinen Vätern und meinen Vätern und allen Vorvätern, ja? Und Vorfahren. Es ist sinnlos, dass du sagst, ich stamme jetzt aus Quraysh oder nichts. Aber du kannst sagen, sag nicht, mein Vater war, sondern sag, ha, einer da, da bin ich. Ich bin derjenige. Ich bin der, der sich behaupten kann. Womit kannst du dich behaupten? Mit Tawhid, mit Befolgung von Koran und Sunna. Ja? Weil wer ist für dich, wenn wir jetzt über das Gericht Yawmul Qiyamah sprechen, wer ist für dich die wichtigste Person? Oder das größte Problem? Oder die größte Sorge? Wer für dich? Du selbst, Barakallahu Fik. Du selbst. Ja? Allahu Mustan. Leute streiten wegen irgendeinem Muschrik dort, keine Ahnung. Ja? Der, was, du kannst nicht sagen, ist Kafir, du kannst nicht sagen, Habibi, lass ihn. Kümmere dich um dich selbst, Allah Ehdik. Ja? Schau, dass du vor Allah stehst und du bist rein mit deinen. Ja? Aleikum, mein Fusekum. Guck auf dich selber. Ja? Die Leute wollen jemanden verurteilen oder wollen jemanden verteidigen. Verteidige ihn nicht. Guck auf dich selber, du hast keine Ahnung von Islam. Ja, Rajul, du hast keine Ahnung vom Islam. Du hast Tawhid nicht gelernt. Befolgst nicht Koran und Sunna, aber willst den Namen von jemandem streiten. Ja? Das ist für jemanden, der kein Wissen hat. Wie ist dann der Zustand von jemandem, der Ilm hat und dann im Namen der Tawhid diskutiert und streitet? Allah, sein Zustand ist A'udhu Billah. Möge Allah uns davor bewahren. La hawla wa la quwwata illa billah. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa. Wir lesen noch inshallah ta'ala diesen Absatz. Schade, wir konnten das nicht bis Ende erwähnen. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma yajibu alayna didda al-mushrikin. Was ist unsere Pflicht gegen die Mushrikin? Was hat der Prophet? Wie war die Praxis des Propheten gegen die Mushrikin? Wie hat der Mushrikin sich den Mushrikin in Mekka oder auf der arabischen Halbinsel, wie hat er sich ihnen gegenübergestellt? An erster Stelle, Adawatuhum, wa i'tiqadu kufrihim, Feindseligkeit und die Überzeugung, dass sie Kuffar sind. Bil qalbi wal lisani wal jawarihi wa itlaqu wasfil kufri alayhim. Mit Herz, du machst Takfir über sie mit Herz und du machst Takfir mit deiner Zunge und du machst Takfir mit deinen körperlichen Taten. Ja. Habt ihr den Bruder gesehen? Der gibt ihm die rechte Hand, der gibt ihm die linke. Wie geht's? Warum die linke? Denkt nach. Ja. Ha? Ah, die linke Hand ist die andere Hand. Ja. Aywa, zweite Sache, Da'watuhum li Tawhid, Da'wat zum Tawhid. Was wird der Professor Emme, die Mushrikin behandeln? Er hat sich zum Tawhid gerufen. Und die dritte Sache, Jihadum, hat Jihad gegen die Mushrikin geführt. Illa, dann sagt Sheikh Hazimi, Illa Ahlul Kitab, außer Juden und Christen. Ja? Der Prophet hat nicht direkt gegen sie Jihad geführt. Ja? Yu'minuna bil Islam, sie werden zum Islam. Was? Aufgerufen, dass sie Islam annehmen. Fein Abu Abau Feljizia. Wenn sie ablehnen, dann zahlen sie Jizya. Ja? Fein Abau Feljihad. Wenn sie das auch ablehnen, dann hat der Prophet gegen sie sallallahu alaihi wa sallam gekämpft. Allah musta'an. Aber die damaligen Christen, die in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelebt haben, die meisten haben Islam angenommen. Oder haben Jizya gezahlt. Außer die, wie heißt der Stamm? Ja. Allahu Mustan. Wie hieß der christliche Stamm? Aber das waren Araber, keine Römer. Hm. Im Najran gab es auch Christen, aber die waren, mit denen gab es keine Probleme. Benul Ghassan. Ja. Harith al-Ghassani, der Führer von diesem Stamm, die waren Christen, mit denen gab es Ärger, hat gedroht, er wird Medina angreifen und wird alle ausschalten, die dort leben. Aber dazu ist es nicht gekommen. Allah hat ihn ausgeschaltet. Alhamdulillah. Taib, Hass, wir müssen hier aufhören, Shabab. Auf jeden Fall, Sheikh hat mir gesagt, Kullu men leise bi Muslim, fahu kafir. Jeder, der kein Muslim ist, ist ein Kafir, automatisch. Ja? Jeder, der kein Muslim ist, ist automatisch ein Kafir. Es gibt nicht etwas in der Mitte. Ja? Außer bei den Mu'tazila. Die Mu'tazila sagen, es gibt etwas in der Mitte, ist kein Muslim und auch kein Kafir. Was ist er dann? Ja? Ein Hase? Eine Katze? Was? Ja. Es gibt sowas nicht. Entweder oder. Aywa. فَالْكُفْرُ يَدْخُلُ فِيهَا أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ. Dieses Wort, Al-Kufr, das zählt für die Ahlul Kitab, die Leute der Schrift, und auch andere, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, لَا يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّ مِنْ يَهُودِيٍ أَوْ نَصْرَانِيٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Ja. Niemand von dieser Umma, von dieser Menschen, wie sagt man das? Gemeinschaft. Na, Umma bedeutet in diesem Hadith was anderes. Ja, Menschheit. Umma bedeutet Menschheit. Okay? In diesem Hadith bedeutet Umma Menschheit. Alle, die ganze Umma. Umma zu Dawa. Umma, mit der wir Dawa machen. Okay? Niemand wird von Ihnen, von mir hören, Jude oder Christ, sei er Jude oder Christ, und nachdem stirbt er hat nicht geglaubt, er hat von mir gehört, sagt der Prophet. Jeder, der von mir gehört, von Mohammed, okay? Egal ob Jude oder Christ, wenn er stirbt und nicht geglaubt hat, ja, an das, womit ich gekommen bin, also Koran, illa kana min ahlinar, dass er nicht am Ende von den Bewohnern des Feuers sein wird. Deswegen heute in unserer Zeit, und bis Yom al-Qiyamah. Egal wer, ob Jude oder Christ, ja, oder irgendeiner, der sich zum Islam bekennt, wenn er nicht an das glaubt, womit der Prophet gekommen ist, Tauhid, und stirbt, er wird im Feuer landen. Wa yasin billah. Nein. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Ja, wahrlich von mir wird euch Rechtleitung kommen, Offenbarungen. Ja. فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ فَلَا يَضِلْ. Derjenige, der meiner Rechtleitung folgt, er wird nicht in die Irre gehen. Ja. Und der Prophet, klar, letzte Offenbarung. Oder nicht? Kommt nach dem Propheten ein anderer Prophet? Was ist mit Mirza Ghulam Ahmed? Ja? Kennt ihr Mirza Ghulam Ahmed? Er hat Hausaufgabe. Bis morgen, inshallah. Guckt im Internet, wer ist Mirza Ghulam Ahmed? Ist das nicht der am Klo gestorben ist? Mirza Ghulam Ahmed ist der im WC krepiert ist. Drücke. Das ist der Imam oder Gründer von der Sekte der Ahmadiyya. Okay? Dann guckt, wer Mirza Ghulam Ahmed ist. Barakallahu fikum, dann können wir morgen darüber reden. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wir machen morgen, inshallah, weiter mit